Love Music Festival. Love Music Festival. Magdeburg. Love Music Festival. Love Music Festival. Magdeburg. Love Music Festival. Love Music Festival. Matrix. Love Music Festival. Love Music Festival. Magdeburg. Love Matrix. Music Matrix. Festival. Matrix. Festival. Matrix. Love Matrix. Music Matrix. Festival. Matrix. Matrix. Welcome to the inner workings of my mind. Nights like this, I become afraid of the darkness in my heart. I remember your eyes were bluer than the sea. bisschen drauf, als wir am Meer waren, Baby. Wie lange ist es schon her, als du meintest, du wirst immer bei mir bleiben und das Meer Salz dazu geglitzert auf der braunen Haut noch mehr als unsere beiden Augen, weil das Leben zu uns fair war. Wir haben gefickt und der Himmel war so sternklar. Ich vermisse dich, vermisse so ohne Schwerkraft. Mit dir rumzuschweben, der Absturz war so schmerzhaft. Ich muss mich ablenken, muss wieder Musik machen. Guck mir zu, ich fülle ab heute alleine meine Brieftasche. Aber was schreibe ich bloß, frag ich mich. Diese Wohnung ist auf einmal so groß ohne dich. Alle unsere Wünsche haben wir zerstört. Steige wieder in den Turbos und ich riech an deinem Shirt. Mal sehen, ob der Duft noch bleibt, bis ich wieder aus dem Bus aufsteig. Wie kann man jemanden so in mein Leben trat und hab mich in ihn verliebt sofort. Ich werde nie aufhören, ihn zu lieben.

Hat Daumen gemacht, ist okay. So muss man erstmal machen können. Reinstecke, ja, dann funktionieren sie. Was heißt, ist schon in Ordnung? Nein, nein, nein, Ehrenwort. Ich schwöre dir das. wie du es gerade brauchst. All eyes on you, Hauptsache du. Hier kommt dein Applaus. Du kriegst mit an und aus. So wie du es gerade brauchst. Aber das gehört sich doch nicht mehr.